Spiegel sagt mir, was kannst du sehen? Ich sehe einen Deutschen in Kühe für sein Land vergehen. Wach auf, mein Bruder, schau mal in dein Herz hinein. Mein bisschen stolzes Vaterland